Die Zeitung Rodong Sinmun brachte am 31. Mai einen Beitrag des Militärkommentators unter dem Titel »Ein ekelhaftes Maskenspiel in Hiroshima«. Er schrieb, »Jüngst besuchte der US-Präsident Obama die japanische Stadt Hiroshima, wo die USA zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Atombombe abgeworfen hatten und damals im nuklearen Inferno rund 260.000 unschuldige Menschen ums Leben kamen. Die ganze Welt verfolgte mit Aufmerksamkeit die Hiroshima-Reise von Obama, den ersten Besuch des US-Machthabers, und zwar mit der Erwartung, dass sich Obama bei dieser Gelegenheit für die USA als Hauptverbrecher des nuklearen Infernos bei Japanern und bei der Menschheit offiziell entschuldigen und dass auch Abe nicht mehr den Weg zur erneuten Invasion des Militarismus, befangen in der Illusion der sogenannten Sperre des gemeinsamen Gedeihens Großostasiens, wählen wird. Aber die Tatsache war ganz anders als die Gedanken von Leuten. Als Verbrecher sollte der US-Präsident das Schuldbewusstsein haben, aber dieser Gauner besuchte wie ein Tourist verschiedene Orte von Hiroshima und inszenierte nur die Wortspiele wie die Welt ohne Atomwaffen oder Erinnerung an die Kriegsopfer. Und Abe als ein hinterlistiger Händler begleitete den US-Präsidenten die ganze Zeit mit trübem Gesicht und versuchte dabei viel hervorzuheben, dass Japan Opfer der Atombombe ist. Mit seinem Besuch in Hiroshima hatte Obama hinterhältig vor, dem Japan eine Voraussetzung des Straferlasses für seine Verbrechen in der Vergangenheit zu geben, den Weg zur erneuten Invasion des Militarismus zu eröffnen und somit die Herrschaft über asiatisch-pazifische Region leicht zu verwirklichen. Während der ganzen Zeit des Besuches von Obama in Hiroshima war Abe vom Ehrgeiz besessen, sich als sogenanntes leidvolles Opfer der Verantwortung für Kriegsschäden in den asiatischen Ländern in der Vergangenheit zu entziehen und die Wiederbelebung des Militarismus aktiv zu forcieren. Während seines Hiroshima-Besuches legte Obama ohne Scheu seine böse Absicht für die Entfesselung eines Atomkrieges bloß. Für die Verwirklichung der aggressiven Ambition werden die USA die DVK in die zweite Hiroshima verwandeln. Wenn sich die USA weiterhin mit der atomaren Bedrohung und Erpressung beschäftigen und die Machenschaften zur Entfesselung eines Atomkrieges rasend verüben und wenn Japan anstatt der Reue und Entschädigung die große Magie für Ausweichung spielt, würden sie schließlich schmerzhaft zugrunde gehen.